Mit Drogen ist es dir egal, was sie mit dir tun. Wenn der Flash vorbei ist, ist dir alles egal. Du stehst neben dir und siehst einen furchtbar schlechten Film, in dem zum Beispiel jemand ein kleines Mädchen fickt, das dir ähnlich sieht. Es interessiert dich nicht und das macht es erträglich. Oh,